nimmt sich unsere Anna auch zusammen. Bis ich komm, ist allerlast an. Sie war ja immer etwas eigen und bequem. Bis ich komm, ist allerlast an. Und wenn man die nicht aus dem Bett heraus war, bis ich komm, ist allerlast an. Stand das faule Stück nicht auf am Morgen. Bis ich kann, bis dann das Anfang. Aufmerksames Kind. Bis ich kann, bis allerlast am Anfang. Sie war immer folgsam und den Eltern treu ergeben. Bis ich kann, bis allerlast am Anfang. Und so wird sie es, wir möchten hoffen. Bis ich kann, bis allerlast am Anfang. Nicht am nötigen Fleiße fehlen lassen in der Fremde.